FM. Es ist 16 Uhr. Ihr hört New School auf Byte FM mit Paula Steinbauer. Und jetzt Jamila Wood mit Good News. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge New School auf Byte FM. Reingestartet sind wir gerade mit Jamila Wood und Good News. Und nichts als gute Neuigkeiten erwarten euch auch heute in dieser folgenden Stunde. Wir erreichen ja so langsam die Zeit des Jahres, in der man anfangen kann, den Blick nach hinten zu richten auf das, was in den letzten Monaten so alles passiert ist, welche Musik so erschienen ist, welche KünstlerInnen sich durchgesetzt haben und wodurch das Musikjahr 2023 geprägt wurde. Trotzdem ist vor allem der Herbst noch vollgepackt mit spannenden anstehenden Releases und in genau diese spätblühenden Alben, die dieses Jahr noch auf uns zukommen, hören wir heute hier bei New School mal rein. Wenn ihr also noch nach potenziellen Nachzüglern für euren Jahresrückblick sucht, dann bleibt jetzt dran, allen voran für natürlich Jamila Woods am 13. Oktober erscheinendes Album Water Made Us, von dem wir sie jetzt mit Boomerang hören. I'm giving you it all or nothing at all. I'm waiting for your call and hoping you fall for me. Trying to keep my head out the way. I make room in my heart. I'm hoping you stay, hoping you wait. I'm asking for your patience. You need an affirmation. And I'm breaking my own rules. Find a way so I don't lose you. I think you really wanna dance with me. How could you really wanna dance with me? Do you really wanna dance? You don't like me, then you won't like me now. You wanna have another dance with me. So you really wanna dance with me. Should I be giving you a chance? You don't like me, then When I'm with you, I forget the hours. Every minute is a season changing with you. It's so easy, sunny days. Am 13. Oktober soll ihr neues Album Water Made Us über Jack Jaguar erscheinen. Jimmy LaWoods war das mit Boomerang. Falls ihr euch übrigens fragt, warum ich klinge, als hätte ich seit 45 Jahren nichts anderes getan als zu rauchen. Ich nehme diese Sendung am dritten Tag des Reeperbahn-Festivals auf und der Verschleiß meiner Stimme hängt einfach damit zusammen, mit welcher Lautstärke und Leidenschaft ich hier netzwerke. 5 Jahre ist das letzte Full-Length-Album von Troye Sivan her. Und dann meldet er sich dieses Jahr einfach mit dem Hit des Sommers zurück. Das dazugehörige Album soll ebenfalls am 13. Oktober erscheinen und Something to Give to Each Other heißen. Wir hören Rush. Oh, Nicht nur die erste Single im Rollout zu Troye Sivans neuem Album Something to Give to Each Other, sondern eine der Singles des Jahres 2023, Rush, gehört bei New School auf Byte FM. Troye Sivan ist vielleicht der bekannteste, aber nicht der einzige australische Export, der dieses Jahr noch ein mit Spannung erwartetes Album rausbringen wird. Auch TK Maiza steht mit ihrem Album Sweet Justice in den Startlöchern für den 3. November. Und wenn man aus den Singles was gelernt hat, dann, dass dieses neue Album auf jeden Fall explosiv wird. Wir hören TK Maiza mit Ring-a-ling. Fear never choosing compliance. Many demons never tell their conscience. Talk a lot, but they are moving nonsense. Business only on the call. If you find me in the road, don't be trying to cut the show. Yeah, come corrected on the O. I'm the gas and the five and the smoke. Surprising with the moves, I've been climbing on the low. No, can't trust no man, that's broke. If you don't, then you know. Price tag going up that slope. Long money, I don't need the receipt. Get the cash out, yeah, I rinse and repeat. We are gonna waste no time. Point and shoot and fly. It's a no day, no grind. Can't nobody play on my line. Ding a ling, ding ding, ding a ling. Someone said the money go, ding a ling. By any means, I'm getting more, ding a ling. Turn a half into a whole, ding a ling. Bing, bing, ding a ling, ding ding, ding a ling. Someone said the money go, ding a ling. Someone said the money goes, ding a ling. Drop down, it's giving low, ding a ling. I'm 24/7 round the clock. And Jenny got her up around the block. Demeanor really different how they talk. So now you're looking petty and a shock. Stop. Yeah. Tell them about it, please, quick. Every dollar gotta be deposited and frequent. Gotta get it how I want it. Gotta buy it, seeking. Reaching, rub it like I'm seasoned. It's a negative account. Why you speaking to a face of the brand Grace? And the boys say they never late. For the man, race for the door. If it shows shucks, then it shucks straight to the boss. Pulling out brakes and them drawers straight to the floor. Ding a ling, ding. Someone said the money go, ring-a-ling. By any means I'm getting more, ring-a-ling. Turn the half into a whole, ring-a-ling. Bing, bing, ring-a-ling, ling, ling, ring-a-ling. Someone said the money go, ring-a-ling. Someone said the money goes, ring-a-ling. Drop down, it's giving low, ring-a-ling. Die australische Rapperin slash Sängerin slash Produzentin TK Maiza mit Ring-a-ling von ihrem im November erscheinenden zweiten Studioalbum Sweet Justice, auf dem sie wie gewohnt und trotzdem innovativer denn je die verschiedensten Stile und Stimmungen vereint. Sehr tanzbar wird es mit dem nächsten Release einer Künstlerin, die man bisher am ehesten als Featuring-Artist kannte und das für niemand geringeren als Kate Renata. Dessen Einflüsse kann man auch auf jeden Fall auf dem nächsten Track erahnen. Die aktuelle Single von Shay Aaliyah, On the Low. Never end. Am 20.10. kommt ihr Debütalbum Facets und scheint uns diesen Herbst zumindest einen Anlass zum Tanzen zu geben. Shaylia mit On the Low gehört auf Byte FM. Ungewohnt introspektiv für eine erste Vorabsingle ist dagegen die von Nicki Minaj. Wir hören sie mit Last Time I Saw You. Tried to break my heart, did it make you happy? Did it make you happy? You supposed to hold me down, but it didn't happen. You supposed to hold me down. Now I'm over it. Thank God I'm over it. Thank God. Tired of stressing about what I can't control. I think I'm better on my own. Hey. I kicked all the fuck niggas out my circle. I don't know how this shit feel, they really hurt you. But I'm not sure, they never gon' know. Word to my mama, she ain't never ain't no hoe. Word to my mama. My heart ain't racing, she barely being slow. If they won't smoke, if I see them, it's a go. Smoke. Fuck that nigga, fuck that bitch. Fuck, fuck everybody, cause you know they gon' switch. Hey. Fuck them niggas and them bitches, everybody. Hey. Fuck them niggas and them bitches, this shit that everybody. Hey. Fuck them niggas and them bitches, this shit that everybody. Baby, we just fucking, this is not no love at first sight. I can't take you serious, I fought you on the first night. Had that thing squirting, pussy popping like a perk, right? Said I broke your heart and hurt your feelings, it ain't work, right? Hey! For them niggas and them bitches, everybody. Fuck up for them niggas and them bitches, everybody. Everybody. For them niggas and them bitches, fuck everybody. Fuck up for them niggas. nigga, he ain't bouchin'. You can be my engineer, shout it how you bouncin'. Promise if you suck it, baby, I can make your mouth rich. Put purse on your neck, I bet I make it match your outfit. Keep it low, don't you announce it. Quit the cut you off, nigga, I ain't with the nonsense. Fucking it out the mud, bitch, I had to move a mountain. Diamonds on my neck, that shit pure water like a fountain. Yeah, I'm taking your bitch, I take her for ransom. She lying, she telling me that it ain't even my money, she said that I'm handsome. She hopping the wheel, she throwing that ass, she throwing that shit like a tantrum. I'm pulling her hair, she don't even care, she want me to bust like a handgun. I turn this to my favorite stripper, cause I'm that nigga. My watch worth six figures, my bank bigger. She want me fuck the best friend in the big sister. I bend her up, we playing Twister, and then I kick her. Out the crib when I'm finished, go figure. I just pop the E-pizza, my blunt lit up. I had way too much scissor in my liver. I keep me two freaky bitches, they both scissor. Auch Offset bringt dieses Jahr noch ein neues und damit sein insgesamt zweites Solo-Studio-Album raus. Passenderweise mit dem Titel Set It Off. Und von diesem Album haben wir gerade Fan gehört. Das Album soll das volle Commitment zu seiner Solo-Karriere bedeuten und am 13. Oktober erscheinen. Eine Woche bevor auch Samphas neues Album auf den Markt kommen soll. Das ist er mit Spirit 2.0. Waves will catch you. Life will catch you. Life will catch you, spirit gon' catch you, yeah. Lying in reflection. Moonlight hits your skin. Safe in conversation. You question where I've been. Two bodies on this mattress. Save me as it sinks. Automatic self-protection, my airbags in my hands. Next thing I'm drifting into open sky, and I don't feel so scared. Dreaming with these open eyes. Ways will catch you, life will catch you, love will catch you, spirit can catch you, yeah. Faith will catch you, friends will catch you, time will catch you, flash will catch you. Ways will catch you, life will catch you, love will catch you, spirit can catch you, yeah. Faith will catch you, friends will catch you. Time will catch you, flash will catch you. Traveling for healing. I've been speaking, had to speak to myself. How far will I go? Spirit, spirit, yeah. It's the way that chain you gave me. That eagle made of gold. Now I'm drifting into open sky. And I ain't scared as before, ain't as scared as before. Ways will catch you, life will catch you, love will catch you, spirit can catch you, faith will catch you, friends will catch you, friends will catch you, time will catch you, flash will catch you. Ways will catch you, life will catch you, love will catch you. Spirit can catch you, yeah. Faith will catch you, friends will catch you, time will catch you, flash will catch you. Just Jonathan Livingston, seagull, drag out to Canada, free fall. Yeah. I was caught by the wings of my people. Then you picked me up in your two-door. Yeah. Hit the country roads, and you filled me in with the info. Yeah. Stock was rising like tenfold, but you're more concerned with my mental. Yeah. Shutting down is your default, circling in for the Chico. Yeah. Sun is out and it feels cold, camera zoom with the ego. Yeah. Find the bench and we recall, memories of the people. Yeah. Reconnect with the real goal, camera zoom on my people. Kleiner sneaky Auftritt hier von Yeji noch am Ende von Semphers Spirit 2.0 von seinem am 20. Oktober erscheinenden Album Lehi. Heute hört ihr hier bei New School, welche Alben uns dieses Jahr noch so erwarten. Und Lehi, Semphers anstehendes Album, das sowohl nach seinem Großvater als auch nach seinem eigenen zweiten Vornamen benannt ist, steht auf der Liste der freudigen Erwartungen bei mir auf jeden Fall ganz weit oben. In der Welt des euphorisch-elektronischen Indie-Pop dürfte den nächsten beiden Alben auch mit viel freudiger Erwartung entgegengeblickt werden. Wild Nothing hatten mit Indigo 2018 eins der meistgefeierten Indie-Alben des Jahres. Und jetzt sind sie zurück mit Hold, das am 27. Oktober erscheinen soll. Jetzt hören wir sie hier schon mal mit Headlights On. It's getting late, I'm tripping in the dark. My shirt tripped over the trying to hold on to you. I leave my headlights on. I only feel like myself at night. Don't always treat you right, but I don't know how to be subtle with all the things I hate about myself. I keep my headlights on. Headlights On von Wild Nothing zusammen mit der australischen Singer-Songwriterin Hatchie hier bei New School auf Byte FM. Nicht die einzige Kollaboration zwischen alteingesessener Indie-Band und Newcomer-Singer-Songwriterin dieses Jahr. Auch um Bombay Bicycle Club war es lange still. Ich meine, mich sogar zu erinnern, dass die Band mal angekündigt hatte, sich für immer zu trennen, was mir damals als Teenager das Herz in 1000 Stücke zerschlagen hat. Aber sie sind zurück und das mit gewohnt leichtfüßigem Indie-Pop. Wir hören sie mit Diving, featuring Holly Humberstone. Er Indie-Pop-Legenden Bombay Bicycle Club melden sich dieses Jahr mit ihrem neuen Album My Big Day zurück. Gerade liefen sie hier bei New School mit Diving featuring Holly Humberstone. Dass ihr letztes 2020 erschienenes Album Everything Else Has Gone Wrong tankte, das ignorieren wir jetzt einfach mal. Und auch, dass der Albumtitel My Big Day sehr stark an den Albumtitel The Big Day von Chance the Rappers Debütalbum erinnert, das damals fast eigenständig seine Karriere ruinierte. Für die nächste Band scheint dagegen gerade alles wie am Schnürchen zu laufen. Die drei Berlin-based Mitglieder von Meager Martin wurden vor kurzem beim ebenfalls in Berlin ansässigen Label Mansions and Millions gesigned, befinden sich mittlerweile mitten in ihrer Debütalbum-Kampagne und dieses Album erscheint am selben Tag, an dem sie ihre Support-Tour für niemand geringeren als Alt J durch die USA beginnen. Ihre aktuelle Single heißt Mountain und die hören wir jetzt. Thank you. FM. Martin mit ihrer Debütsingle All My Thoughts und der Bassline, die ihnen einen Plattenvertrag und eine All-J-Support-Tour beschert hat. Am 3. Mai erschien diese erste Single und das Album dazu kommt am 10. November. Man kann also nur davon ausgehen, dass Meagher Martin ein aufregendes Jahr 2024 bevorsteht. Im November steht uns noch ein vielversprechendes Album bevor, aus Chicago diesmal und von einem jungen Genre-Akrobaten namens Sen Morimoto. Das ist ja mit Diagnosis. This is a diagnosis and it's a catch 22. You live a long life doing what you have to do. I feel like Miss America, I'm feeling watching commercials at the pump because they pick up my cigarettes and scratches for the legislature, murderers, presidents and mayors, status quo, capital or life. Don't let them choose, they won't think twice. This is the diagnosis, it's a catch-22. You live a long life doing what you have to do. This is the diagnosis, it's a catch-22. Der Titeltrack zu Sen Morimotos mit Spannung erwartetem nächsten Album Diagnosis gehört bei New School auf Byte FM. Das Album erscheint am 3. November über das Berliner Label City Slang, bei dem Sen Morimoto seit diesem Jahr unter Vertrag ist. Und obwohl Sen schon immer reflektierte, multidimensionale Musik gemacht hat, ordnet sich dieses neue Album in den größeren gesamtgesellschaftlichen Kontext ein und erklimmt entsprechend auch musikalisch eine neue Stufe. Außerdem gehört er zu einer Gruppe junger MusikerInnen, die gerade dabei sind, Jazz oder zumindest Jazz-Einflüsse irgendwie wieder cool zu machen. Und zu einem gewissen Grad würde ich auch die nächste Künstlerin zu dieser Gruppe zählen, El Rain mit Pet Rock. Lorraine mit Pet Rock, einer Single von ihrem bevorstehenden Album I Killed Your Dog, das am 13. Oktober erscheint und jetzt schon als ihr bisher selbstbewusstestes musikalisches Projekt bezeichnet wird. Nichts, wenn nicht selbstbewusst, ist auch Cobra in ihrer Musik und natürlich auch jetzt im Rollout zu ihrem neuen Album Succubus. Auch das soll am 13. Oktober erscheinen und klingt genauso, wie man es sich von der schwedischen Elektro-Hyper-Hip-Hop-Künstlerin wünschen würde. Das ist Manic. Neue Musik von Cobra aus Schweden, Manic, von ihrem im Oktober erscheinenden Album Succubus. Einen kleinen Guide für die spannendsten Alben, die euch dieses Jahr noch erwarten, gab es heute hier bei New School. Und mit dem letzten müssen wir so ein bisschen flunkern. Zu dem Zeitpunkt, wenn ich diese Sendung nämlich hier aufnehme, ist es zwar noch nicht draußen, aber wenn ihr die Sendung hört, dann schon. Und zwar die neue Platte von No Tricks Point Never. Die erschien am 29. September und die erste Single hören wir jetzt zum Abschluss dieser Folge New School. Wir hören A Barely Lit Path. Und damit danke fürs Zuhören, viel Spaß mit der nachfolgenden Sendung hier auf BYTE.FM und hoffentlich bis in 2 Wochen zu einer neuen Folge New School. Mit mir, Paula Steinbauer. Macht's gut. If I did my mind, do I what I find. Thank you. Byte FM in eigener Sache. Hallo, ich heiße Schorsch Kamerun. Ich spiele bei der Hamburger Band Die Goldenen Zitronen und ich höre gute Musik. Das ist etwas, was ich sehr gerne tue. Und gute Musik höre ich übrigens bei Byte FM, weil Byte FM steht für gute Musik. Und wenn ihr das auch so seht, und dann habt ihr die Möglichkeit, Byte FM zu unterstützen und könnt Mitglied im Förderverein Freunde von Byte FM werden. Für gute Musik. Euer Schorsch. Mitglied werden über die Byte FM Homepage, Menüpunkt Freunde.